im Knast wegen deiner Taten. Ein falscher Freund hat dich verraten. Voll Ungeduld wartest du auf den Tag, dann wird er büßen für seinen Verrat. Welt bist du gefangen. Gitter aus Stahl, dich von der Gesellschaft verbannen. Du fragst dich, was hast du verbrochen, denn du hast kein Blut anderer Leute vergossen. Kein Blut vergossen. Gitter aus Stahl, Gitter aus Stahl, kaltes Metall. Halte durch, mein Kamerad, die Stunde der Freiheit naht. Da stehst du wieder in einem anderen Licht, das die Schatten der Vergangenheit bricht. Das die Schatten bricht. Gitter aus Stahl, Gitter aus Stahl, kaltes Metall. Kaltes Metall, die Mauern so hart den ganzen Tag.